Forrest Gump, das hier ist meine Platte. Ich hab geschrieben, ich hab gerappt, ich hab die Tracks gebastelt. Es ist so fantastisch hier von mir für euch. Mach jetzt meine Leute, meine Heimat und mein Bruder stolz. Ich sing jetzt, beweg mich einfach zu dem Beat. Und ich spür den Groove, wipp mit dem Fuß. Vergesst die Welt und fühl mich gut. Egal was andere denken, zeig dir meine Moves. Komm schon, den Arsch hoch. Wir sind ständig auf der Suche nach dem besten Weg. Es geht los nach ganz oben. Doch erst wenn wir begonnen haben, wissen wir, dass es geht. Ich kann nicht stillstehen, muss mich bewegen. Komm ein Stück mit mir, ich bin immer unterwegs. This is a public service announcement brought to you in part by Maurice Gump. The views and events expressed here are totally fucked and are not necessarily the views of anyone. However, the events and suggestions that appear on this album are not to be taken lightly. Children should not partake in the listening of this album with laces on their shoes. Maurice Gump is not responsible for your actions. Upon purchasing this album, you have agreed not to try this at home. Alles, was ich erlebe, schreibe ich auf. Erzähle Geschichten und dreh den Sound. Einfach mal auf, natürlich zu laut. Im Auto, auf Party oder zu Haus. Weil ich den Klickzahlen auf YouTube nicht trau. Schreibe und reime und nehme ich auf. Ich schreie und tanze und fülle den Raum. Wozu dieser Scheiß? Ja, ich lebe mein Traum. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Ruhm. Ich konnte nicht anders, ich musste es tun. Etwas ist back, wäre nicht schlecht. Es ist nicht perfekt, aber wenigstens echt. Wir reichen das Leben mit schwerem Gepäck. Die Probleme sind groß und die Lösung komplex. Finden ein Ziel, aber suchen den Weg. Jeder von uns ist unterwegs. Komm schon den Arsch hoch. Wir sind ständig auf der Suche nach dem besten Weg. Es geht los nach ganz oben. Doch erst wenn wir begonnen haben, wissen wir, dass es geht. Ich kann nicht stillstehen, muss mich bewegen. Komm ein Stück mit mir, ich bin immer unterwegs. Ich kann nicht stillstehen, muss mich bewegen. Komm ein Stück mit mir, ich bin immer unterwegs.